최룡해, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK, besichtigte den GLB Wunhua vom Kreis Pyeongwon. Er machte einen Rundgang durch die Firma und ermutigte dabei die leitenden Mitarbeiter und die Bauern des GLB. Er informierte sich über die Arbeit der Jugendarbeitsgruppe und hob hervor, dass die Organisation des Jugendverbandes des GLB und die Jugendlichen eine avantgardistische Rolle spielen sollen.